seinen Beutel hat, er nehme ihm desselbigen Gleichen auf die Tasche. Wer aber nichts hat, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss auch das noch vollendet werden an mir, das geschrieben steht. Er ist unter die Übeltäter gerechnet, denn was von mir geschrieben steht, das hat ein Ende. Sie sprachen aber,